Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Grüße aus Deutschland. Mit Adis Traumfrau. Was? Was ist denn das für ein blöder Titel? Wer hat sich denn den... Unser Thema ist das Aussehen. Also, die äußere Erscheinung eines Menschen. Marion hat zwei junge Männer... Was? Marion hat zwei junge Männer gefragt, wie wichtig ist dir das Aussehen einer Frau? Ich glaube, für einen Mann ist das Aussehen einer Frau sehr wichtig. Nein, so wichtig ist das Aussehen nicht. Na dann hören wir doch mal Peter und Christian. Ist Ihnen das Aussehen einer Frau wichtig? Wenn Sie Peter und Christian gleich hören, verstehen Sie sie vielleicht nicht so gut. Die beiden sprechen nicht sehr deutlich und es ist ziemlich laut, denn sie sind in einer Cafeteria. Konzentrieren Sie sich nur auf das, was Sie wissen wollen. Ist Peter und Christian das Aussehen einer Frau wichtig oder nicht so wichtig? Ja, natürlich spielt es eine Rolle, das ist ganz klar. Aber sie muss halt jetzt nicht so die Traumfrau sein, dem Traumkörper oder so. Im ersten Moment muss ja auch die Leute irgendwie kennenlernen oder auch ansprechen, wenn man sie halt irgendwo trifft. Da muss halt auch das Äußerliche stimmen. Also es muss halt zusammenpassen. Das Aussehen finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich muss mich halt in sie verlieben. Ich meine, das hat sicherlich auch was mit dem Aussehen zu tun. Ich sag mal, wenn irgendjemand besser aussieht, dann verliebe ich mich da leichter. Finden Peter und Christian das Aussehen einer Frau wichtig? Na also, das Aussehen der Frau ist für beide sehr wichtig. Nein, das Aussehen der Frau ist beiden nicht so wichtig. Dann sag mal die Sätze, in denen die beiden das gesagt haben. Gerne. Also, Peter hat so ungefähr gesagt, sie muss keine Traumfrau mit einem Traumkörper sein. Die Traumfrau, der Traumkörper. Das Traumpaar. Hollywood lässt grüßen. Ah! Sie kennen sicher das Wort, der Traum. Ja, und was ist nun eine Traumfrau? Eine Traumfrau ist eine ideale Frau. Eine Frau, von der die Männer träumen. Ja, sie träumen vielleicht von einer idealen Frau, aber die gibt es doch sowieso nicht. Und was hat Christian deiner Meinung nach gesagt? Er hat gesagt, ich finde das Aussehen auch nicht so wichtig. Aber Peter hat doch am Anfang gesagt, natürlich spielt das Aussehen eine Rolle. Also, es ist wichtig. Ja, am Anfang. Aber dann... Genau. Dann hat er noch gesagt, wenn er jemanden anspricht... dann muss das Äußerliche stimmen. Na ja. Und Christian hat, so ungefähr, gesagt, wenn jemand gut aussieht, also wenn jemand attraktiv ist, dann verliebt er sich leichter. Sich verlieben, das bedeutet, wenn Sie jemand kennenlernen und merken, Ihnen wird heiß und kalt und Ihr Herz klopft und im Bauch ist so ein komisches Gefühl und... Hunger? Also, wenn jemand gut aussieht, verliebt Christian sich leichter. Es hat also etwas mit dem Aussehen zu tun. Zu tun haben mit? Das heißt, es gibt einen Zusammenhang. Aber ich würde jetzt schon gerne wissen, wer von uns beiden recht hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte entscheiden Sie. Sie hören Peter und Christian noch einmal. Ist Peter und Christian das Aussehen einer Frau sehr wichtig? Adi sagt nein, ich sage ja. Ja, natürlich spielt es eine Rolle, das ist ganz klar. Aber sie muss halt jetzt nicht so die Traumfrau sein, dem Traumkörper oder so. Im ersten Moment muss sie auch die Leute irgendwie kennenlernen oder auch ansprechen, wenn man sie halt irgendwo trifft. Da muss halt auch das Äußerliche stimmen. Also es muss halt zusammenpassen. Das Aussehen finde ich jetzt auch nicht so wichtig. muss mich halt in sie verlieben. Ich meine, das hat sicherlich auch was mit dem Aussehen zu tun. Ich sag mal, wenn irgendjemand besser aussieht, dann verliebe ich mich da leichter. Aha, ich habe recht, weil... Tja, also ich glaube, wir haben beide recht. Glaube ich auch. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen Sie Adi interviewen. Okay, Adi? Aye, aye, Sir. Fragen Sie Adi bitte, ob ihm das Aussehen einer Frau wichtig ist. Du Adi, ist dir das Aussehen einer Frau wichtig? Sie können auch sagen, ist für dich das Aussehen einer Frau wichtig? Nein, es ist mir nicht so wichtig. Für mich spielt eher die Ausstrahlung einer Frau eine Rolle. Die Ausstrahlung einer Frau? Etwas vage Antwort. Naja. Und jetzt fragen Sie bitte, ob er eine Traumfrau hat. Du Adi, hast du eine Traumfrau? Naja, also ich glaube, jeder Mann hat eine Traumfrau, nicht ein Idealbild. Aber die Frauen, in die ich mich verliebe, die sind keine Traumfrauen. Nein, nein, nein, das müssen sie auch gar nicht sein. Na, zum Glück. Fragen Sie Adi jetzt bitte, in welche Frauen er sich verliebt. Adi, in welche Frauen verliebst du dich? Ja, ich verliebe mich in Frauen, die sich so mögen, wie sie sind. Die sich nicht immer selbst kritisieren und die spontan sind. Klingt ja gut. Hoffentlich war er auch ehrlich. Und jetzt noch die Wiederholung. Peter und Christoph haben es nicht so deutlich gesagt, aber ich glaube, das Aussehen ist ihnen schon wichtig. Das drückt man so aus. Das Aussehen spielt eine wichtige Rolle. Das Aussehen spielt eine wichtige Rolle. Das Äußerliche muss stimmen. Das Äußerliche muss stimmen. Ich verliebe mich dann leichter. Ich verliebe mich dann leichter. Es hat etwas mit dem Aussehen zu tun. Es hat etwas mit dem Aussehen zu tun. Zum Glück gibt es auch Männer wie Adi. Ja. Für die das Aussehen einer Frau gar nicht wichtig ist. Höre ich da Ironie? Ironie? Nie. Dann ist ja gut. Tschüss. Tschüss. Du, Adi. Ja. Wer ist jetzt deine Traumfrau? Aber das spielt doch keine Rolle. Kenn ich sie? Du musst doch nicht alles wissen. Du sagst mir ja auch nicht, wer dein Traummann ist und überhaupt. Das bist du. Ah, jetzt weiß ich's. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.